stehst dort ausgerollt. Du Rade schwarz, du rot, du gold. Holder ist schwarz, Blut ist rot, golden lackert die Flamme. Das ist noch lang die Freiheit, nicht die ungeteilte Ganze. Wenn man ein Zeug aus Tor erbricht und Schwert sich nimmt und Lanze, so dann ein weniges sie schwingt und folgsam nicht zurück sie bringt. Pulver ist schwarz, Blut ist rot, golden sagt die Flamme. Freiheit, das ist die Nation, ist aller gleich gebieten. Die Freiheit, das ist die Option, von 30 Fürsten hüten. Freiheit ist die Republik, und abermals die Republik. Pulver ist schwarz, Blut ist rot, golden flackert die Flamme.